Heil Hitler, mein Herr, Heil Hitler. Heil Hitler, meine Damen, sieg heil. Heil Hitler, mein Herr, Heil Hitler. Heil Hitler, meine Damen, kaputt. Bumsen, bumsen, spritzen, spritzen, heili, heili, heili, ho. Bumsen, bumsen, spritzen, spritzen, heili, heili, ho. Bumsen, bumsen, spritzen, spritzen, heili, heili, heili, ho. Bumsen, bumsen, spritzen, spritzen, heili, heili, ho. Jak co roku w Polsce zimą idą święta. Wojna nie wojna, a święta muszą być. Zresztą zobaczcie sami. Długo jeszcze? Nie wiem! Tym samym czasem w okolicach Berlinu. Jeden Jahre alt im Deutschland oben Winter die Weihnachten kommen gegeben. Krieg nein Krieg, aber Weihnachten muss sein. Zresztą sehen Sie allein zusammen, bitte! Entschuldigung, Sie bitte! Du verfluchtes Feinde! Sinken Sie bitte! Sind gekommen nach Bethlehem, Pastegen! Spielen, schanzen kleine Kinder am Liegen. Sieg heil im Hände hoch, Sieg heil im Hände hoch und Zimmer aufgleben. Sieg heil im Hände hoch, Sieg heil im Hände hoch und Zimmer aufgleben. Wunderbar! Und jetzt ich laufe weg, das Masalnen getoppt gemacht. Tym samym czasem w Stalingradzie. Zdrój. Wstawaj, strada ogromna ja, wstawaj na smierdzi mój. Tym samym czasem w okolicach Berlinu. Tunel! Tunel, sie bitte! Raus! Jeden Jahr alt diese Samen! Heil Hitler, mein Herr, Heil Hitler! Kaputt, meine Damen, kaputt! Sieg heil, mein Herr, Heil Hitler! Kaputt, meine Damen, kaputt!